Zum ersten Mal in der Geschichte der UdSSR erhalten sowjetische Arbeiter ein verbrieftes Streikrecht. Der oberste Sowjet in Moskau verabschiedete heute mit großer Mehrheit ein Gesetz, das Arbeitskämpfe regelt. Danach sind Streiks allerdings in Schlüsselsektoren der Wirtschaft verboten, unter anderem in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Fernmeldewesen, Rüstungsindustrie und Energieversorgung. Bevor eine Gewerkschaft einen Streik ausruft, muss sie jedoch einer Schlichtungskommission 5 Tage Zeit geben, um eine Lösung des Konflikts herbeizuführen. Ausdrücklich verbietet das Gesetz politisch motivierte Ausstände. Für uns hier in der Bundesrepublik war dies heute ein Montag wie viele andere. Für die Menschen in der DDR war es wieder ein aufregender, ein aufwühlender Montag. In der Nikolaikirche in Leipzig waren sie heute, so ist es nun schon der Brauch, zum Friedensgebet zusammengekommen. Aber die Kirche hatte Raum nur für einen Bruchteil jener, die die DDR auf friedlichem Wege menschenwürdig machen wollen. Zehntausende versammelten sich in Leipzig und anderswo. Man hörte Gorbi, Gorbi-Rufe und wir sind die Mehrheit, wir sind das Volk. Und wieder spricht man von den größten Demonstrationen seit dem Volksaufstand von 1953, aber im Gegensatz zum gewalttätigen Wochenende hielten sich Polizei und andere Sicherheitskräfte heute Abend zurück. Es ging friedlich ab, bis zur Stunde jedenfalls. Ein Appell zur Gewaltfreiheit wurde offenbar befolgt. Hartwig Heber fasst zusammen. Wie ein erstes Zeichen der Besinnung in der von Tag zu Tag angespannteren Situation wirkte der Verlauf der Ereignisse am Abend in Leipzig und, jedenfalls bislang, auch in Ost-Berlin. In Leipzig strömten zum Friedensgebet diesmal 50 oder sogar 80.000 Menschen zusammen. Und beim anschließenden Umzug den Stadtring entlang hielt sich die Polizei, die massiv präsent war, deutlich zurück. Auch in der Ost-Berliner Gethsemane-Kirche, wo sich am Abend 3.000 Personen einfanden, blieb es bislang ruhig. Als eine Sensation muss in diesem Zusammenhang eine Erklärung prominenter Leipziger Bürger mit der Mahnung zur Besonnenheit und der Forderung nach freiem Meinungsaustausch und einem friedlichen Dialog angesehen werden. Denn der Appell wurde nicht nur vom Gewandhauschef Kurt Masur, sondern daneben auch von 3 Mitgliedern der SED-Leitung des Bezirks Leipzig unterzeichnet. Und in Dresden sagte die Obrigkeit die Fortsetzung des heute aufgenommenen Gesprächs mit Vertretern der Demonstranten zu. Auch in Leipzig soll es jetzt derartige Gespräche geben. Schon macht das Wort vom Dresdner Modell als Bezeichnung für den Reformdialog die Runde. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. So heißt es in der Leipziger Erklärung, die neben Kurt Masur, der Theologe Peter Zimmermann, der Kabarettist Lutz Lange sowie die Sekretäre der SED-Bezirksleitung Meyer, Pommert und Wetzel unterschrieben haben. Man werde seine ganze Kraft und Autorität dafür einsetzen, dass der Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit der Regierung geführt werde. Die Erklärung aus Leipzig schließt mit der dringenden Bitte zur Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich werde. Auch wenn der Appell nicht zugleich ausdrücklich die SED in die Forderung nach Gesprächen einschließt, ist er doch das erste offizielle Zeichen aus der Staatspartei heraus für eine Verständigung. Auch in Dresden haben die Kontakte zunächst nur auf der administrativen Ebene begonnen. Allerdings waren sie dort gleich auf hoher Ebene angesiedelt, nachdem die Begegnung unmittelbar mit dem Oberbürgermeister der Stadt, Berghofer, stattgefunden hat. Es kann unterstellt werden, dass das Treffen nicht ohne Kenntnis, vermutlich sogar mit Billigung der Parteileitung des Bezirks zustande kam. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass bei dem Umzug in Leipzig, der nach 1,5 Stunden friedlich auseinanderging, in Sprechchören erstmals auch der Name des Dresdner SED-Bezirkschefs Modrow skandiert wurde. Modrow gilt als Reformer und war noch im Sommer von der Ostberliner Parteiführung scharf gerüffelt worden. In Ost-Berlin gab es heute vor der Gethsemane-Kirche mehrfach Zeichen der Solidarität aus der Bevölkerung. In vielen Wohnungen rund um die Kirche waren Kerzen in die Fenster gestellt worden und von der Hochbahn nahebei gab es Zustimmungssignale eigener Art. Mancher U-Bahn-Zug gab in Höhe der Kirche ein Signal. Gelegentlich wurde auch die Waggonbeleuchtung durch An- und Ausschalten benutzt, um die Zustimmung auszudrücken. Hartwig Heber aus Ost-Berlin. Erleichterung also allenthalben in der DDR wegen des friedlichen Ausgangs der Demonstrationen für Reformen in Leipzig und anderswo im Land und ein Aufatmen auch beim Leipziger Pfarrer Christoph Wonneberger in einem Telefoninterview mit dem ZDF-Moderator Rupert Eser am Abend. Hier ein Auszug. Also obwohl diese Demonstration ein für uns bisher ungeahntes Ausmaß erreicht hat von, wir schätzen also mindestens 70.000 Beteiligte, ist diese Demonstration Demonstrationen bisher völlig gewaltfrei verlaufen. Es hat keinen uns bekannten Einsatz der Polizei gegeben. Und ich habe jetzt gerade als letzte Meldung gehört von jemandem, der dabei war, dass die Demonstration in der Auflösung begriffen ist und die Demonstranten jetzt mit den bereitgestellten Kampfgruppen der Arbeiterklasse im Gespräch sind. Das wäre eine völlig neue Entwicklung, so neu wie eine andere Meldung, nach der ich Sie fragen möchte, dass führende Funktionäre der SED-Bezirksleitung öffentlich versprochen haben sollen, sich für einen freien Meinungsaustausch zwischen Regierung und Bürgern einzusetzen. Was haben Sie denn davon mitgekriegt? Ja, ich habe den Text jetzt vor mir. Sie haben versprochen, also drei Sekretäre der Bezirksleitung Leipzig haben versprochen, sich mit ihrer ganzen Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass der Dialog geführt wird. Wo und wie haben Sie das denn versprochen? Bitte? Wo und wie ist das denn? Der Text ist also verlesen worden in den Kirchen und ist dann auch 19.30 Uhr über den Stadtfunk gesendet worden. Das heißt, bis zur Stunde ist eine Demonstration in einer Größe in Leipzig, hat sich abgespielt, wie es sie in Leipzig wohl noch nie gegeben hat. Und die Polizei hat sich im Grunde nur darauf beschränkt, wie es hier heißt, verkehrslenkende Maßnahmen zu ergreifen. Es ist so. Heißt das für Sie, dass Sie darin ein Zeichen erblicken, dass jetzt doch Vernunft, Zurückhaltung und Diskussionsbereitschaft entsteht? Also es scheint so, dass zumindest also auf dieser Ebene der Stadt oder vielleicht auch des Bezirkes dies gelungen ist. Und ich halte das natürlich für ein ganz hoffnungsvolles Zeichen nach den Auseinandersetzungen der letzten Tage hier in Leipzig und in anderen Städten. Das war Pfarrer Christoph Wonneberger aus Leipzig in einem Interview des ZDF. Im Kleinen den Dialog geübt, vielleicht ist das ein Anfang. Guten Abend zum Heute-Journal. Es ist wie gehabt und doch wieder nicht. An der SED-Spitze in Ost-Berlin tut sich nichts, zumindest nicht erkennbar und vernehmbar. An der Basis tut sich umso mehr und Erstaunliches kommt vor allem aus Dresden und Leipzig. In der Messestadt gab es gestern nicht nur eine friedliche Großdemonstration mit 70.000 Menschen. Dort soll es auch erste Kontakte, erste Gespräche zwischen SED-Funktionären und Oppositionellen geben. In Dresden ist dies bereits geschehen. Und bei dieser Gelegenheit wurde Oberbürgermeister Berghofer von einer Bürgergruppe auf eine Wahlreform angesprochen. Seine bemerkenswerte Antwort, auch er sei dafür, dass Wahlen wieder Wahlen würden. Einzelstimmen sind es bis jetzt, aber in Dresden und Leipzig hat das erst einmal zur Entspannung beigetragen. Wir sind das Volk, haben die Demonstranten von Leipzig gerufen. Wie die SED künftig mit dem Volk reden will, das ist trotz dieser neuen Zeichen ungewiss. Denn gleichzeitig wurde die Kritik an den Westmedien und vor allem am Fernsehen im SED-Zentralorgan Neues Deutschland weiter verschärft. Und auch die Aktuelle Kamera ging heute Abend auf die aktuellen Ereignisse ein. Michael Schmitz berichtet. Das Zentralkomitee der SED wieder mit schmuckloser Fassade. Die Festtagsparolen abgehängt. Aus der Abteilung Agitation und Propaganda sind alte Sprüche zu hören. Die Kontinuität des beschrittenen Weges wird beschworen, doch auch von Erneuerung ist die Rede. Die Politführung erklärt das mit Dialektik. Tatsächlich steckt dahinter offenbar die Einsicht eines Teils der Partei, dass Veränderungen fällig sind. Der andere, geführt von Honecker und seinen alten Kämpfen, will jedoch augenscheinlich weitermachen wie bisher. Ein Kampf zweier Linien, jedenfalls deutliche Positionsunterschiede. Honecker empfing eine Delegation aus China, so lässt das Neue Deutschland heute wissen. Dabei habe sich der SED-Chef Gedanken über eine grundsätzliche Lehre aus dem konterrevolutionären Aufruhr in Peking sowie der gegenwärtigen Hetzkampagne gegen die DDR gemacht. Das ist sie, die Drohung mit Härte. Ganz anders die Linie der Dresdner SED, auch die zitiert im Neuen Deutschland. Was wir jetzt brauchen, ist eine breite demokratische Aussprache in den Parteiorganisationen und mit allen Bürgern. Und zwar mit überzeugenden Argumenten, offen und mit Geduld wollen wir den Dialog führen. Im Parteiblatt die Sprache und die Forderungen der Opposition. Ähnlich ist es in der Leipziger Volkszeitung zu lesen. Die Kritik der Bürger, ihre Vorschläge für die künftige Entwicklung der Stadt wollen und brauchen wir. Auch ein Plädoyer für sachlichen Dialog. Heute ebenfalls neue Töne in der Aktuellen Kamera. Berichte aus Betrieben mit Forderungen nach einem effektiveren Leistungssystem und mit Ermunterung zu Offenheit. Wenn wir unseren Betrieb betrachten, gibt es gute Erfolge, auf die sich aufbauen lässt. Aber es geht auch darum, zu verändern in der Hinsicht, effektiver das alles zu gestalten. Und da sind Meinungen gefragt und wir führen im Moment diesen Meinungsaustausch. Bemerkenswert ein AK-Interview mit dem Leiter der Betriebskampfgruppen in Leipzig. Sagen der Montag, der gestrige Abend, hat in Leipzig gezeigt, dass sich die Vernunft durchgesetzt hat. Ich würde ihn als den Sieg der Vernunft vielleicht bezeichnen. Auf der einen Seite haben wir gezeigt, durch die Präsenz der Kampfgruppen, dass wir sowohl bereit als auch in der Lage sind, die Straßen freizuhalten von denen, die krakeelen, randalieren, stören wollen. Zum anderen haben wir aber auch gezeigt, also auch wir selbst als Kampfgruppen gezeigt, dass wir bereit sind, uns zu unterhalten und zu verständigen, dass auch wir Fragen haben, unsere Sorgen haben, die zum Teil die gleichen sind wie der Leute, die auf der Straße waren. Friedliche Demonstrationen in Leipzig und auch in anderen Städten. Bilder des kanadischen Fernsehens. Vielleicht ein Beginn für ernsthaft neuen Umgang des Staates mit den Bürgern. Sicher ein Zeichen, dass die SED nicht mehr einfach auf harten Kurs zu steuern ist. Opposition wird offenbar auch in der Partei gerungen. Wenn der Erfolg von Politik im Erzeugen von Schlagzeilen besteht, dann war Wirtschaftsminister Hausmann in letzter Zeit ziemlich erfolgreich. Erst hat er erklärt, die Tarifpartner sollten nicht allein... ...in der Erklärung des SED-Politbüros. Eine entschiedene Absage erteilt das SED-Führungsgremium den Demonstrationen. Scharfe Kritik wird auch an der Bundesrepublik Deutschland geübt. Die Flüchtlinge seien Opfer einer groß angelegten Provokation. Die Entwicklung bestätige, dass der Imperialismus Verträge breche und das Völkerrecht missachte, betont das Politbüro. Unterdessen hat auch der SED-Chefideologe Hager erstmals von Veränderungen gesprochen. Hager sagt in einem Interview der sowjetischen Wochenzeitung Moskowski Novosti, dass er bereits am vergangenen Samstag gab, man brauche jetzt ein präzises Konzept. Dabei verwendete der ZK-Sekretär erstmalig auch den Begriff Reform. Hager sprach in dem Interview, das heute von Radio DDR verbreitet wurde, von einer aktiven Einbeziehung der Bevölkerung in die Lösung gesellschaftlicher Probleme. Das Politbüromitglied, das in der Vergangenheit immer wieder Revisionismus und Opportunismus kritisiert hatte, sagte jetzt, es komme darauf an, aktuelle Stimmungen und Bedürfnisse der Massen zu berücksichtigen. Der DDR-Schriftsteller Stefan Heim erklärte zu den Äußerungen Hagers, sie seien wahrscheinlich nur der Versuch der SED-Führung, sich an der Reformdiskussion zu beteiligen. Gleichzeitig wolle diese Führung aber so viel wie möglich von den alten Strukturen und damit auch die eigene Macht erhalten, betonte Heim am Abend im zweiten deutschen Fernsehen. In Dresden sind nach Angaben von Superintendent Ziemer etwa 2/3 der Demonstranten, die bei den Kundgebungen am Wochenende festgenommen worden waren, wieder frei. Wie Ziemer am Abend weiter mitteilte, können Oppositionelle, die weder Gewalttätigkeiten noch andere Provokationen begangen haben, ebenfalls mit ihrer Freilassung rechnen. Parteichef Erich Honecker bevorstehe. Die Nachrichtenagentur Associated Press meldete dies unter Berufung auf hochrangige Parteikreise. Bisher spricht jedoch wenig für die Richtigkeit dieser Gerüchte. Einstweilen gilt nicht nur physisch, sondern auch politisch, was Honecker in der vergangenen Woche meinte, Totgesagte leben länger. Ein Besuch Erich Honeckers in Dänemark ist heute abgesagt worden. All dies wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Dagegen ein umfangreiches Besuchsprogramm von einigem politischen Gewicht absolvierte derzeit Hans-Jochen Vogel, Vorsitzender der SPD und ihrer Bundestagsfraktion in Polen. Auch dazu ein Bericht weiter im Programm. Die Verlage aus der DDR veranstalten auf der Frankfurter Buchmesse ihre traditionelle Pressekonferenz. Die Forderung von Bundeswirtschaftsminister Hausmann nach Rückkehr zur 40-Stunden-Woche hat eine Diskussion darüber in Gang gebracht. Die Staatschefs mehrerer lateinamerikanischer Länder beraten über das Drogenproblem. Südafrikas neuer Präsident de Klerk traf sich mit Kirchenführern. Ein syrischer Armeepilot ist mit seiner MiG-23 nach Israel geflogen und Spaniens Militärpiloten sind in den Streik getreten. Zurück zum Ausgangspunkt. In erweitertem Kreis tagte gestern und heute in Ost-Berlin das SED-Politbüro. Es gab ja wahrlich genug zu besprechen nach Massenflucht und Massendemonstrationen. und nachdem in Leipzig und Dresden örtliche Parteivertreter ihre Bereitschaft zum Dialog mit der Kirche und mit Oppositionellen nicht nur bekundet, sondern auch in die Tat umgesetzt hatten, konnte ein wenig Hoffnung aufkeimen, dass sich auch im Führungszirkel der Staatspartei insgesamt gewisse Einsichten durchsetzen würden. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Eine Erklärung des Politbüros, die heute Abend von der amtlichen Nachrichtenagentur ADN und von der aktuellen Kamera des DDR-Fernsehens verbreitet wurde, muss ernüchternd auf die Menschen in der DDR wirken. Möglicherweise hat die SED die Sache wieder einmal nur noch schlimmer gemacht. Zu dieser Politbüro-Erklärung aus Ost-Berlin, Hartwig Heber. 11 Minuten dauerte die Verlesung der Erklärung des SED-Politbüros zur gegenwärtigen Lage in der Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens. Allerdings viel Hoffnungsvolles wurde den auf Erneuerung und Reformen wartenden Bürgern nicht geboten. Ein paar Floskeln gingen wohl auf die aktuellen Stichworte ein. Wir stellen uns der Diskussion, erklärte die Parteiführung. Alle Meinungsäußerungen und Vorschläge für einen attraktiven Sozialismus in der DDR seien wichtig. Eigene Vorschläge werde man auf der nächsten Tagung des Zentralkomitees unterbreiten. Und es lasse die Spitze nicht gleichgültig, wenn sich Menschen von der DDR losgesagt hätten, denn der Sozialismus brauche jeden. Allerdings ließ das Politbüro keinen Zweifel an seiner Einschätzung, wie über die Ursachen der Fluchtbewegung und der Enttäuschung im Land zu reden sei. Von irgendwelchen grundlegenden Reformen war in der Erklärung keine Rede. Stattdessen wurden die traditionellen Werte einmal mehr hervorgehoben. Es gehe um die Weiterführung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, stellte die Führung fest. Es gehe um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, um demokratisches Miteinander und engagierte Mitarbeit, um gute Warenangebote und leistungsgerechte Bezahlung, um lebensverbundene Medien, um Reisemöglichkeiten und gesunde Umwelt. Kein Wort allerdings von neuen Wegen, um diese schon so oft genannten Ziele auch erreichen zu können. Selbstkritische Nachdenklichkeit, wie sie zuletzt in den DDR-Zeitungen auch vorkamen, sind in der Stellungnahme der Führung nicht zu finden. Sie stellt stattdessen fest: Der Sozialismus auf deutschem Boden steht nicht zur Disposition. Das Volk der Deutschen Demokratischen Republik hat sich für immer für den Sozialismus entschieden. Und dies heißt wohl auch den Verzicht auf alle konstitutiven Änderungen, auf Zulassung einer Opposition etwa. Zum geforderten Diskussionsprozess befand das Politbüro nämlich knapp: Wir haben dafür alle erforderlichen Formen und Foren der sozialistischen Demokratie. Wir rufen auf, sie noch umfassender zu nutzen. Doch wir sagen auch offen, dass wir gegen Vorschläge und Demonstrationen sind, hinter denen die Absicht steckt, Menschen irrezuführen und das verfassungsmäßige Fundament unseres Staates zu verändern. Auch künftig dürften die Arbeiter- und Bauernmacht und die Errungenschaften des Sozialismus nicht angetastet werden. Deshalb sei es das Gebot der Stunde, sich deutlich abzugrenzen von jenen, welche die Bürger für konterrevolutionäre Attacken zu missbrauchen trachteten. Die sozialistische Arbeiter- und Bauernmacht ist von niemandem erpressbar. Wer bewusst die Konfrontation sucht und schürt, der hat nicht die Interessen des Volkes im Sinn, der beeinträchtigt das gesellschaftliche Leben und verfolgt sehr eigennützige politische Ziele. Wer verantwortungslos Ruhe und Ordnung stört, der muss sich fragen lassen, wessen Geschäft er betreibt und für wen er bereit ist, die Sicherheit von Bürgern, ihrer Familien und nicht zuletzt ihrer Kinder aufs Spiel zu setzen. Scharfe Angriffe gab es erneut gegen die Bundesrepublik. Als Ursache für die Fluchtwelle nannte das SED-Politbüro allein eine groß angelegte Provokation aus dem Westen. Die imperialistischen Massenmedien hätten mit einer hasserfüllten Kampagne Zweifel am Sozialismus verbreiten wollen. Außerdem habe die Bundesrepublik, indem sie die Nachkriegsordnung in Frage gestellt habe, sich von der gemeinsamen Verantwortung für den Frieden losgesagt. Dies sei in höchstem Maße friedensstörend. Ende dieses Monats wollte sich Erich Honecker, einstweilen noch die Nummer 1 in der DDR, zur Staatsvisite nach Dänemark aufmachen. Daraus wird nun nichts. Der Besuch wurde angesichts der Entwicklung in der DDR abgesagt. Offiziell von Ost-Berliner Seite. Jedoch scheint die Regierung in Kopenhagen dem Gast vorher klargemacht zu haben, dass man in Dänemark für solch eine Absage durchaus dankbar wäre. Aus Kopenhagen berichtet Georg Ring. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker sagte heute seinen offiziellen Besuch in Dänemark ab. Zusammen mit Außenminister Oskar Fischer wollte Honecker am 25. und 26. Oktober Kopenhagen einen offiziellen Besuch machen. Der ersten Auslandsreise des SED-Generalsekretärs nach den Feiern und Unruhen aus Anlass des 40. Jahrestages der DDR war diesseits der Ostsee mit großer Aufmerksamkeit entgegengesehen worden. Nicht zuletzt auch aufgrund der schweren Operation, der Honecker sich kürzlich unterziehen musste. Die dänische Regierung war ungeachtet der Zusammenstöße zwischen der Bevölkerung und den Sicherheitsorganen der DDR sowie dem Aufbegehren ihrer Bewohner entschlossen, den Besuch Honeckers nach Plan durchzuführen. Sie wurde dafür in dänischen Medien kritisiert. Diese warfen dem Kabinett vor, einem Regime indirekte Unterstützung zu gewähren, das aufgrund seiner diktatorischen Struktur Dänemark wesensfremd sei und den eigenen Bürgern das Mitspracherecht verweigere. Außenminister Uffe Ellemann-Jensen nahm zu den Anschuldigungen Stellung. Er wies auf das Dilemma der Regierung in Kopenhagen hin. Sie sei gerade zum jetzigen Zeitpunkt daran interessiert, den Dialog mit Ostberlin fortzusetzen und das dortige Regime in positiver Weise zu beeinflussen, selbst wenn das schwierig sei. Auf der anderen Seite wolle sie alles vermeiden, was die Ostberliner SED legitimieren könne. Als Beispiel dafür nannte der dänische Außenminister den Besuch von Generalsekretär Gorbatschow in Ostberlin. Selbst ihm sei es schwergefallen, sich mit seinen Reformvorschlägen durchzusetzen. Die beste Hilfe für die Reformbewegungen in der DDR bestehe darin, so Ellemann-Jensen, jenen Nachbarn der DDR durch westliche Hilfe zum Erfolg zu verhelfen, in denen die Reformen schon angelaufen seien. Von der jüngsten Entwicklung in der DDR hatte der dänische Außenminister es abhängig gemacht, ob der Honecker-Besuch durchgeführt werde oder nicht. Diese Frage wurde heute endgültig beantwortet, als sich Honecker zur Absage durchgerungen hatte. Er enthob damit die dänische Regierung der Pflicht, einem Mann ihre Aufwartung zu machen, der seit der Flucht von über 100.000 DDR-Einwohnern in Dänemark zum Inbegriff preußischen Stasiens und sächsischer Zweideutigkeit geworden ist, wie ein dänischer Kommentator kürzlich formulierte. Der SED-Generalsekretär wurde Kraft dieser Eigenschaft zur bevorzugten Figur dänischer Karikaturisten. Der dänische Ministerpräsident Poul Schlüter war zweimal wegen vorgezogener Neuwahlen genötigt, seine geplante DDR-Reise zu verschieben. Sie fand schließlich im vergangenen Herbst statt. Die damals ausgesprochene Einladung an Honecker wurde von diesem sofort angenommen, musste aber heute rückgängig gemacht werden. Hans-Jochen Vogel, Vorsitzender der SPD und ihrer Bundestagsfraktion, gibt sich bienenfleißig in Polen. Sein Besuchsprogramm ist bis auf die letzte Minute ausgefüllt. Er wird spätestens. Und Parteichef Honecker wurde aufgefordert, einen Situationsbericht noch in dieser Woche abzugeben. Ein Rücktritt Honeckers wird wohl nun auch in der DDR nicht mehr ausgeschlossen. Ihm wurde vorgeworfen, an der Realität vorbeizuleben. Zur aktuellen Lage in der DDR führte mein Kollege Hans-Günther Sohn heute Morgen ein Telefongespräch mit dem Konsistorialpräsidenten der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Manfred Stolpe, in Ost-Berlin. Hier noch einmal seine wichtigsten Äußerungen. Ich denke, dass gestern ein wichtiger Schritt getan worden ist. Sicher sind nicht alle Blütenträume gereift, aber das, was im Politbüro vermutlich als ein möglicher gemeinsamer Nenner der auch vermutlich dort vorhandenen unterschiedlichen Positionen verabredet worden ist, ist ein Einstieg vor allem erstmal in einen Gesprächsprozess in diesem Lande. Das scheint mir das Wichtigste zu sein und Sie haben vielleicht gehört von den Aussagen, die von Seiten der Kirche gemacht worden sind in den letzten Tagen auch. Bei unseren dringenden Bitten an alle Menschen in diesem Lande steht ganz vorne an, bitte ab sofort überall in allen Bereichen angstfrei den Meinungsstreit und die Auseinandersetzung und die Benennung von Positionen beginnen. Das scheint mir gestern auch ermöglicht worden zu sein und das muss jetzt in der gesamten Gesellschaft in Gang gesetzt werden. Das ist der Einstieg für alle weiteren Schritte, die dann fällig werden. Sie sprechen vom kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich der Bereitschaft zu einem Einstieg in einen friedlichen Gesprächsprozess. Reicht dieser kleinste gemeinsame Nenner zwischen den Bürgern und der SED schon noch aus oder müssen nicht auch allmählich konkrete Ziele eines Reformanliegens oder eines Reformwillens erkennbar gemacht werden? Ich denke, dass es beginnen muss mit dem Gespräch, aber wir haben sichere Anzeichen dafür, dass zeitgleich in etwa mit diesem Gesprächsbeginn auch erste konkrete Schritte in Gang gesetzt werden. Sie haben auch davon gehört, es wird bereits daran gearbeitet und soll in allernächster Zeit auch bekannt gegeben werden, eine Reiseregelung, die den veränderten Verhältnissen in Zentraleuropa entspricht und den Erwartungen der Menschen sehr viel näher kommen wird. Auf eine einheitliche Position konnten sich die Fachleute in den Diskussionsrunden zwar nicht verständigen, doch erklärte der Chefarzt eines Krankenhauses in Semipalatinsk, in dem 7000 Menschen untersucht wurden, dass die Rate der Krebserkrankungen an Darm, Magen und Leber um 40% höher liege als normal. Der Direktor des Zentrums für Gesundheitsschutz berichtete, dass bösartige Geschwulste häufiger in der Umgebung des Atomwaffentestgeländes auftreten als im Durchschnitt der Bevölkerung. Hervorgehoben wurde, dass die psychischen Folgeschäden für die dort lebende Bevölkerung, besonders für die Kinder, enorm sind. Seismologen haben gemessen, dass ein unterirdischer Test im Durchschnitt zu einer Erschütterung von 4 Punkten auf der nach oben hin offenen Richterskala führt. Gezeigt wurden tiefe Risse in der Erde. Ein Vertreter des Instituts für Radiologie kritisierte, dass die Menschen in ständiger Angst vor diesen Erdstößen leben. Störungen des Nervensystems sind deshalb die Regel. Eingeblendet in diese Diskussionsrunden wurden Bilder von Demonstrationen, die in der Nähe des Testgeländes in den letzten Jahren immer wieder stattfanden. So hat sich unter Leitung von Wissenschaftlern und Intellektuellen eine Initiativgruppe mit dem Namen Nevada Semipalatinsk gebildet, die mit Bewohnern aus dem US-Bundesstaat Nevada, wo die amerikanischen Militärs ihre Tests durchführen, zusammenarbeiten. Ein Vertreter dieser Organisation, der Schriftsteller Zulemenev, forderte die Militärs auf, das 20 Millionen Hektar große Gelände der Öffentlichkeit transparent zu machen. Worum sich die Behörden zurzeit wohl auch bemühen, so lud man erstmalig im August Mitglieder der Akademie der Wissenschaft zur Beobachtung der Versuche ein. Zu sehen waren in der Sendung mit dem Titel Positionen Filmaufnahmen, gedreht aus einer Entfernung von ca. 4 Kilometern, die während eines Tests gemacht wurden. Zu einer Erhöhung des Strahlenpegels kam es nach dem Versuch nur kurzfristig. Das ausgetretene radioaktive Gas, so die Verantwortlichen, habe keine Gefahr für die Gesundheit dargestellt. Die bei der Diskussion anwesenden Militärs gerieten in arge Schwierigkeiten, die Notwendigkeit der Versuche zu rechtfertigen. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums meinte, es gehe darum, die Atomwaffen noch weiter zu vervollkommnen und einen wirksamen Schutz gegen nukleare Sprengköpfe auszuarbeiten. Verteidigungsminister Jasow, dessen Auftritt vor dem Obersten Sowjet am 3. Juli eingeblendet wurde, wies auf das 1,5-jährige Moratorium der Sowjets hin. Während die Amerikaner, die insgesamt 1071 Versuche durchgeführt hätten, in dieser Zeit weiter testeten, sei die Sowjetunion in den Rückstand geraten. Auf den damaligen Einwurf von Michail Gorbatschow, ob für die Bevölkerung in der Nähe des Testgeländes ein Risiko bestehe, entgegnete Jasow, die Wissenschaftler hätten dies eindeutig verneint. Eine Aussage, der zumindest im Laufe dieser Sendung widersprochen wurde. Mit einer geharnischten Erklärung, die übliche Zurückhaltung aufgegeben hat. Tatsächlich hat der Anwalt, der zuletzt in die Ausreise der Botschaftsflüchtlinge aus Prag und Warschau eingeschaltet war, schweres Geschütz aufgefahren. Er beklagte nicht weniger als eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach der DDR-Verfassung und forderte daneben die unverzügliche Freilassung der noch immer inhaftierten Demonstranten von den Umzügen der vergangenen Tage. Jede Stunde zähle, so der dramatisch wirkende Appell von Vogel, der damit erstmals offen Kritik an den rechtlichen Praktiken der DDR übte. Zu vermuten ist, dass die sprunghaft ansteigende Zahl von noch auf DDR-Gebiet ertappten und inhaftierten Flüchtlingen mit den Anstoß zu der Erklärung gegeben hat. Inzwischen sollen, wie andere Informationen besagen, die Gefängnisse vor allem im Süden der DDR völlig überfüllt sein. Die Fluchtwilligen könnten nur noch in Notquartieren innerhalb der Anstalten untergebracht werden. Es soll sich dabei um eine Größenordnung von 2.000 bis 3.000 handeln. Verschiedentlich seien bereits Haftstrafen zwischen 1 und 2 Jahren verhängt worden, zum Teil in Schnellverfahren. Rechtsanwalt Vogel selbst sprach in seiner Erklärung nur von zahlreichen Strafverfahren wegen ungenehmigten Verlassens der DDR über die sozialistischen Nachbarländer. Er sehe das Prinzip der Gleichbehandlung nach der Verfassung und den Strafgesetzen verletzt. Es ist unvertretbar, so Vogel mit Blick auf die Bahntransporte aus Prag und Warschau wörtlich, einerseits Sonderwege in die Bundesrepublik zuzulassen und andererseits für das gleiche Verhalten, nämlich die Flucht, Haftbefehle zu verkünden. Als juristisch bedenklich bezeichnete er außerdem die Strafverfahren gegen Demonstranten, die keine Gewalttätigkeiten begangen hätten. Er sehe sich in beiden Fällen als Rechtsanwalt in der Pflicht, Korrekturen und rechtsstaatliche Praktiken anzumahnen. Die Freilassung der Betroffenen dulde keinen Aufschub. Für sie, die Angehörigen und die Gesellschaft zähle jede Stunde. Zudem beklagte Vogel bürokratische Hindernisse im Reise- und Ausreiseverfahren, die Mitursache für die Flucht in die Botschaften seien und die man nicht mehr hinnehmen dürfe. Offenbar verhalten sich die Behörden bei Ausreiseanträgen auch nach der Rechtsverordnung durchweg restriktiv. Wer politische Gründe angibt, wird oft nicht einmal seinen Ausreiseantrag zur Bearbeitung los. Die 6-Monate-Frist wird in der Regel voll ausgeschöpft, obwohl sie eine Maximalfrist ist. Und schließlich haben sich Befürchtungen bestätigt, dass die seit Juli geltende Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung abgelehnter Anträge keine praktischen Auswirkungen zeigt. Die Klagen werden fast ausschließlich abgewiesen. Es findet auch keine Überprüfung der Entscheidung in der Sache, sondern allein in der rechtlichen Zulässigkeit statt. Die Erklärung von Rechtsanwalt Vogel dürfte demzufolge auch als Ausdruck von Enttäuschung darüber zu sehen sein, dass es entgegen den ursprünglichen Ankündigungen einen Zuwachs an Rechtsstaatlichkeit in der DDR nicht gegeben hat. Bis vor kurzem lieferte Polen DDR-Einwohner, die ohne gültige Papiere die Grenze überschritten hatten und dabei gefasst wurden, grundsätzlich wieder an die DDR aus. Als diese Praxis bekannt wurde, beeilte sich die neue Regierung in Warschau zu versichern, dass man diese üble Praxis unverzüglich einstellen wolle. Dann aber schien es, als halte das nach wie vor von dem Kommunisten Kiszczak geführte Innenministerium an den Auslieferungen fest. Den Druck von Ost-Berlin in dieser Richtung hat Polen erst heute wieder zu spüren bekommen. Was gilt denn jetzt?